Unvergänglichkeit. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Unvergänglichkeit. Die Erde, die dein Mund und Auge preist, hallt kräftig unter deinen Wanderschritten. Auf freier Höhe stehst du nun inmitten der weiten Landschaft, die das Leben heißt. Eng angeschlossen an den Himmelssaum, so daß er es zerteilt mit seiner Schneide, und immer wieder hinter jener Scheide wälzt sich das Meer im uferlosen Raum. Weltgläubig fromm, von Andacht übermannt und ganz von deinem Gotte voll und trunken, bist du am Ufer in die Knie gesunken, ein seliger, verzückter Korriband. Im Sturm froh lockend ließest du dich schwank und stählern von den Elementen tragen, und noch den Wettern, die zerstörend schlagen, gabst du dich preis und nahmst sie hin mit Dank. Versenkt ins Rauschen deines Blutes, tief und tiefer auf den Wesensgrund zu schürfen, vernahmst du, wie im innigsten Bedürfen der eigenen Brust die Menschennot dich rief. Die Welle staut sich, wo am Rand der Bucht Unendlichkeit und Leben sich berühren und ihren ungemessenen Raub entführen, die schwarzen Fluten stumm in jäher Flucht. Die Jahre zwingen dich in ihr Gesetz und furchen dir die Stirne im Entweichen, doch löst mit einer Schwungkraft sondergleichen die Seele sich aus ihrem dunklen Netz. Getrost und unvertraut mit allem Sein lässt sich der Dichter in die Zukunft gleiten, auf Erden schon enthoben, in die Weiten wächst er in Zeit und Ewigkeit hinein. Ende von Unvergänglichkeit. Aufgenommen von Sonja.